Das Sekretariat des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes veröffentlichte am 23. Juni die Mitteilung Nummer 1106. In der Mitteilung hieß es: In letzter Zeit wollte das südkoreanische Pakunhe-Regime dafür sorgen, dass die 11. Luftlandespezialbrigade der südkoreanischen Armee, die beim Volksaufstand von Gwangju im Mai 1980 unter Lenkung von den USA und nach dem Mordbefehl der militärfaschistischen Bande von John Doo-hwan die Aufständischen und die Bewohner der Stadt Gwangju brutal ermordet hatte, die sogenannte Parade in der Stadt Gwangju zum Gedenken an den Koreakrieg abhält. Doch es wird von verschiedenen Kreisen Südkoreas hart kritisiert und verurteilt. Das ist eine unverzeihliche Verleumdung der Teilnehmer des Volksaufstandes von Gwangju und der Bewohner der Stadt Gwangju, eine offene Herausforderung gegenüber der südkoreanischen Bevölkerung, die nach Souveränität, Demokratie und Landesvereinigung strebt, und eine erneute unzulässige politische Provokation gegen die TVJK. Das Vorhaben vom Pakunhe-Regime, das eine Mörderbande, die Gwangju in ein Blutbad verwandelt hatte, in Gwangju eine Parade abhält, ist ein konzentrierter Ausdruck seiner verbrecherischen Absicht dazu, durch faschistische Repressalien in Konfrontation mit Landsleuten ihr Dasein zu fristen. Durch die Vergrößerung der Wirtschaftskrise und des Unterschiedes zwischen Reichen und Armen geriet in Südkorea das Volksleben in äußerste Not und wimmeln die Straßen von Arbeitslosen. Ungeachtet dessen beschönigt Park Geun-hye den Militärputsch vom 16. Mai als eine Revolution für die Rettung des Landes, redet von der Fortsetzung des Wunders am Fluss Han und von der zweiten Bewegung für Neues Dorf und setzt sich wie besessen dafür ein, die angeblichen Verdienste ihres Vaters zu propagieren und die Reformzeit wiederzubeleben. Wenn man diese Park Geun-hye duldet, kann man weder den zweiten Volksaufstand von Gwangju noch die Katastrophe der ganzen Nation verhindern. Die südkoreanische Bevölkerung und die gesamte Nation, die Souveränität, Demokratie und Landesvereinigung wünschen, sollen die verzweifelten faschistischen Umtriebe vom Park Geun-hye-Regime keinesfalls zulassen und diese durch einen gesamtnationalen Kampf entschieden durchkreuzen.